Die Situation ist nun inzwischen so kritisch und so ernst geworden, dass der Einsatz der gesamten nationalsozialistischen Aktivität vonnöten ist. Wir müssen heute, so wie in den besten Zeiten der Kampfzeit, die deutsche Bevölkerung und die Truppe mit einem ganz fanatischen Kampfgeist erfüllen. Denn allein die Erfüllung der Truppe, die heute an den Grenzen steht und kämpft, und der deutschen Bevölkerung mit diesem Geist ist die Voraussetzung des Sieges. Ich weiß, dass es heute sehr schwer ist für einen politischen Leiter draußen in einer Ortsgruppe, wenn er seinen Volksgenossen die Fragen beantworten soll, ob der Krieg denn noch einen Sinn habe, ob man denn nun überhaupt noch siegen könne. Nun seien die Russen doch 60 oder 70 Kilometer vor Berlin und im Westen haben sie schon einen Brückenkopf über den Rhein nach Osten hin, den Brückenkopf Rehmagen, der von Tag zu Tag sich erweitert. Und die Luftlage ist ja auch nicht besser geworden, sondern sie wird von Tag zu Tag schlimmer. Hat denn das noch einen Sinn? Wie stellt denn der Führer sich das vor? Müssen wir nicht kapitulieren? Müssen wir nicht nachgeben? Können wir den Krieg überhaupt noch siegreich zu Ende führen? Und so weiter und so weiter. Darauf ist eines zu antworten. Das, was der Führer in jeder Rede, in jeder Proklamation, in jeder Auseinandersetzung sagt, die Situation mag sein wie immer, eins kommt für uns nie in Frage. Kapitulieren niemals. Das kann auch nicht sein, Parteigenossen. Denn eine Kapitulation, wenn wir ihr zustimmen würden, wäre gleichbedeutend mit der Aufgabe von uns selbst und mit der Aufgabe unseres gesamten deutschen Volkes.